Zeit FM. Es ist 5 Uhr. Hier ist die Kantine mit Christian Thiaben. 2 Stunden aktuelle Musik auf Bad FM. Erstausstrahlung immer montagmittags. Eine Wiederholung sonntagnachmittag. Und in den kommenden knapp 120 Minuten hoffentlich gute Unterhaltung. Von Nils Frevert und von seinem neuen Album natürlich, das gerade erschienen ist, Pseudo-Poesie und weitermacht, wo er 2019 aufgehört hat. Nicht mehr der ganz akustische Songwriting-Stil, sondern so ein eher im neueren Indie-Rock verortetes Produktionsschema liegt dem zugrunde. Und jetzt wird's hier in der Kantine verschwommen, denn jetzt kommt ein Accidental Momentary Blur, so heißt zumindest das Stück der Londoner Band Ulrika Spacek oder Spacek, ich weiß gar nicht, wie sich dieser Name ausspricht, gucke ich gleich mal nach, von ihrem neuen Album. Das ist schon seit dem 10. März draußen, heißt Compact Trauma. Und dieser Accidental Momentary Blur klingt so. Oh. Accidental Momentary Blur von Ulrika Spacek, einer Londoner Band, die 5 Jahre lang nichts von sich hatte hören lassen und jetzt Compact Trauma herausgebracht hat, ein neues Album. Von London geht's jetzt nach Kopenhagen, zumindest ist das, glaube ich, der Wohnort von Emil Wilk, der sich als Künstler Milk nennt, alle Buchstaben mit einem Punkt dahinter. Eigentlich auf Bornholm aufgewachsen ist, aber wie gesagt, mein Info sagt was von Kopenhagen. French Girl Effect heißt sein aktuelles Album, wie die Single, die er mit Benny Sings zusammen realisiert hat, die schon ein bisschen länger draußen ist und das weist bereits den Weg in so eine entspannt, leicht tropikalische Popmusikrichtung, in die die Musik von Milk auch geht. Hier ein Stück vom neuen Album, hier ist das Kick-Ass Ninja Karate Girl. Say I crack up, loving how you never shut up. I got lost in you, I got lost in you. Ever since I felt that first punch, and from the very first kick, I got lost in your mind. Oh my, my God, you had me from, you showed me your module art. Ninja Karate Girl, Stück vom gerade erschienenen Album French Girl Effect. Jetzt kommen wir zu 2 Stücken gleich hintereinander, die ich die Kategorie gewagte Coverversionen packen würde. Von denen gibt's in dieser Sendung tatsächlich dann später auch noch mehr. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der 2. Single zu einem Album, das am 7. Juli erscheinen soll. Eine vielversprechende Platte, die The Endless Colored Ways heißt, The Songs of Nick Drake damit zum Besten gibt. Als Hintergrund vielleicht noch interessant ist diese Compilation auf dem neu belebten berühmten Chrysalis-Label erscheinen wird, und zwar als tatsächliche Indie-Veröffentlichung. Chrysalis, genau wie Island Records in den 70er Jahren, eine der großen englischen Independent-Adressen, ganz wichtig in der Musikgeschichte. Und Nick Drake ist damals bei Island Records unter Vertrag gewesen, passt aber jetzt eher sozusagen in die Idee von sowas wie Chrysalis, wo man halt wieder independent arbeitet. Die erste Single gab es vor einigen Wochen, den Cello-Song, in einer, wie ich fand, jetzt nicht so ganz zwingenden Version von den Fontaines DC. Die zweite hat es mir dafür umso mehr angetan. Hier ist jetzt der Nick Drake-Song From the Morning in der Version von Let's Eat Grandma. Nick Drake's Song From the Morning, ein Werk des früh verstorbenen, kultisch verehrten Singer-Songwriters aus England aus den 70ern, hier in einer Version von Let's Eat Grandma, also sozusagen Post-Millennial, komplett und Teil einer sich anbahnenden Sammlung, The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake, die man, wenn man sowas will, auch in einer 7-Inch-Form anfangen kann, jetzt zu sammeln. Die zweite ist sozusagen gerade erschienen. Da soll dann sogar auch noch ein unveröffentlichtes Stück von Nick Drake, beziehungsweise eine unveröffentlichte Aufnahme eines Bob Dylan-Songs von ihm in der Pipeline stecken. Und wir kommen zum nächsten, wie gesagt, gewagten Cover. Zumindest hätte kaum jemand gedacht, dass Tomorrow Never Knows von den Beatles auch so klingt. Argentinische Geschwisterpaar, Minimal Schlager, hier mit einer ungewöhnlichen Coverversion von den Beatles. Tomorrow Never Knows, die aktuelle Single von Minimal Schlager, bei Duchess Box erschienen. Und die referenzieren für mich im Sound eine Welt, die ich andocken würde an so den Klang der ganz, ganz frühen Simple Minds, bevor die so stadionrockig wurden, hatten die ja auch mal eine sehr Synthi-lastige, Krautrock-beeinflusste Phase. Und dann reden wir so um die Wende 1980 herum. Und das passt zum nächsten Track. Jetzt liegt Kill the Pain auf, ein französisch-australisches Duo, die auch so eine um 1980 herum aktuelle Musik in ein Update gepackt haben auf ihrem Debütalbum, das gerade erschienen ist, als Auszug daraus hier in der Kantine auf Byte FM. Jetzt der Titel Good Girl. And then nothing. He said, I wish I could be with you, baby. Problems. Très beau, très riche, intelligent. God, he was annoying. I tried to give him a chance, cause I'm a good girl. He said, how can I get to know you more? I said, well, you can't. He said, my life is complicated. I said, yeah, yeah, sure. I guess he was useless in daylight, but still. Trees Speak von dem neuen Album Mind Maze, und das ist tatsächlich das fünfte Album dieses Duos aus Tucson, Arizona in den letzten 2 Jahren, die hier fürs englische Label Soul Jazz Records immer wieder einen Sound evozieren, der zumindest auf Info-Ebene ermöglicht, alles in den Topf zu werfen, was mit dieser kultig verehrten Früh-80er Musik so in Zusammenhang gebracht werden kann und gleichzeitig noch ein paar andere hippe Attribute mehr kriegt. Also ist Krautrock dabei, es ist ein bisschen New York No-Wave Sound, es sind analoge Synthesizer, es werden Soundtracks verarbeitet, zur Not auch ein bisschen Psychrock und so Spionage und Horror Soundtrack, nie weit weg, spannendes, lustiges Spiel der Zeichen. Und wenn jetzt Kill the Pain davor und Trees Speak gerade eben immer wieder auf diese elementare Post-Punk-Phase um 1980 verweisen, dann ist es jetzt passend, eine Band aufzulegen, die tatsächlich aus dieser Ära stammt und sie mitgeprägt hat und eine der wenigen ist, die es immer noch gibt. 1982 heißt dann auch passenderweise das bevorstehende Album von A Certain Ratio. Dazu gibt es eine Single, die Samo heißt, und Kenner der Kunstgeschichte wissen, hier geht's jetzt gleich unter anderem um Jean-Michel Basquiat. White walls, white wine, white folks, all the time. Life crawls inside, black hope, white crime. Another day, another dime, another way to kill some time. Jimmy the Best was on his back, took a sucker punch off his childhood tracks. 5'5" Freddy was holding the ball, never can have too much fun. Bow like this with all the big money, same old says, not tonight, honey. Jean-Michel and Andy was right, all you mothers were too uptight. Pay for soup, build a fort, set it on fire. Time to stop the train of thought, taking you higher. Forge the heart, cold as stone, looks for vengeance, stares at the phone. Says not tonight, honey. Jean-Michel and Andy was right. All you mothers were too uptight. Die Kunst, sich selber gut zu zitieren und den eigenen Mythos dabei am Leben zu lassen. A Certain Ratio mit einem Stück vom nächste Woche erscheinenden Album, das 1982 heißt. Und dieses Album ist voll mit Versatzstücken musikalischer Art, die auf die frühen Alben von A Certain Ratio verweisen, die natürlich alle Teil des Factory Records Katalogs waren. A Certain Ratio, die Funkband als Gegenstand gegenüber zu Joy Division, damals von Factory Records, mit großen Hoffnungen betrieben und tatsächlich in dieser New Yorker Welt auch unterwegs, die da eben beschworen wurde bei Samo, dem Track, das nach einem Pseudonym von Jean-Michel Basquiat benannt ist, und dieser Name-Drop sei bei A Certain Ratio dann einfach mal adäquat. Wir kommen jetzt zu einer Londoner Künstlerin und ebenfalls immer noch einer Beschreibung, die die Worte Post-Punk benutzt, aber eigentlich sind diese droningen Sounds, die Nuha Ruby Ra benutzt auf ihrer neuen EP Machine Like Me, angenehm nicht retro, zumindest für meine Ohren. Hier ist der Titel My Voice. My voice, my voice. Keeps changing, keeps changing, keeps changing, all the time, time, time, time. My voice, my voice, my voice. It trembles, it trembles, trembles. On seeing your, seeing your obsessions all. Hallo, ich bin Sebi von Station 17 und ihr hört Byte FM. Thank you. wirklich immer wieder gut für tolle Musik. Station 17 hier mit dem Hausmann. Neues Single zum Album We Bitte, das im Mai erscheinen wird. Jetzt ist es Zeit hier in der Kantine auf BeiteFM für einen Nachruf. Etwas verspätet, habe ich sozusagen letzte Woche verschwitzt, aber Simon Booth muss gewürdigt werden, finde ich. Der Musiker, der eigentlich Simon Emerson hieß, unter letzterem Namen dann auch mit dem Afrocell Sound System noch unterwegs war, ist bei mir vor allem in den Musikgeschichtsbüchern wegen der Tätigkeit zunächst bei Weekend, dem einen Nachfolgeprojekt der Young Marble Giants, wo er mit Alison Stratton in dieser neuen Form zusammenkam und eine irgendwie jazzy, irgendwie afro beeinflusste, irgendwie fast easy hier hörbare Musik machte und dann anschließend noch die Band Working Week zu gründen, wo dieser neue Jazz-Sound, der ja oft nur so glänzende Oberflächen und so elegante Geschichten im kommerziellen Höhepunkt dann Sade hervorbrachte, auf der anderen Seite bei Working Week in ein klar politisch positioniertes Werk münden zu lassen. Ich habe hier eine Nummer von 1982 vom legendären Weekend-Album La Variété ausgesucht, die Simon Booth, wie er sich damals nannte, mitgeschrieben hat. Hier ist der Weekend Stroll. zeitloser Klassiker, der daran erinnert, dass 1982 nicht alles so klang, wie die Post-Punk-Klischees es uns weismachen wollen. Hier Weekend gerade mit dem Weekend Stroll vom Album La Varieté, eine ganz andere Idee der Früh-80er Musik gespielt. In Angedenken an Simon Booth, den Gitarristen, der diese Nummer mitgeschrieben hat. Und von der Vergangenheit jetzt in quasi die Zukunft noch ein bisschen vorgreifend ist der Track, den ich jetzt hier auflegen habe, denn das Album Voyage Spectral von Magic Source ist erst für Ende April angekündigt, aber ich lege hier trotzdem schon mal Dreaming of You daraus auf. We'll be right back. of You von Magic Sauce, von einer Platte, die vielleicht auch Voyage Spectral heißt, aber so mit der Wortstellung bin ich geneigt, sie Voyage Spectral auszusprechen. Dreaming of You, eigentlich erst für Ende April angekündigt, aber mir jetzt hier doch schon in die Playlist gerutscht, denn hinter Magic Sauce verbindet sich mal wieder, kann man fast sagen, Björn Wagner, Multiinstrumentalist hier aus Hamburg, der vielleicht am ehesten bekannt geworden ist mit den Mocambo Allstars, aber jede Menge andere Dinge auch noch treibt, jetzt also hier Magic Sauce demnächst und parallel dazu gerade erschien noch eine Nummer aus seiner Feder oder beziehungsweise genau das nun nicht, denn mit der Bacow Rhythm and Steel Band wird ja meistens gecovert. So auch im vorliegenden Fall das neue Stück, die neue Single dieses Steel Drum Pan Projektes ist Hotline Bling, natürlich von Drake, natürlich basierend auf Timmy Thomas's Why Can't We Live Together. FM.